1963, Kennedy. As a free man, I take pride in the word, ich bin ein Berliner. Berlin, 26. Juni 1963. Die Rede von John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg ist der Höhepunkt seiner Deutschlandreise, die ihn für einige Stunden auch in die geteilte Stadt führt. Kennedy besucht Berlin anlässlich des 15. Jahrestags der Luftbrücke. Er kritisiert die Mauer, spricht sich aber insgesamt für eine Abkehr von der Politik der Stärke aus. Über 400.000 Hörer jubeln ihm zu. Dallas, 22. November 1963. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. Anlässlich einer Wahlkampfreise kommt Kennedy in die texanische Hauptstadt und wird während einer Rundfahrt unter bis heute zweifelhaften Umständen um 12.30 Uhr Ortszeit erschossen. Die Nachricht sorgt weltweit für Entsetzen, da viele Menschen in Ost und West die Hoffnung auf die gerade erst begonnene weltweite Entspannung schon wieder gefährdet sehen. Eine wichtige Station hierbei ist der Atomteststoppvertrag, der am 5. August in Moskau von den drei Initiatoren USA, UdSSR und Großbritannien unterschrieben wird und dem sich kurz darauf zahlreiche weitere Staaten anschließen, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland. Was sonst noch geschieht? Im Herbst tritt Konrad Adenauer als Bundeskanzler zurück. Sein Nachfolger wird der bisherige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Das Theaterstück »Der Stellvertreter« von Rolf Hochhuth hat am 20. Februar 1963 Premiere. Es setzt sich kritisch mit der Rolle auseinander, die Papst Pius VI. Gegenüber dem Holocaust angenommen hat und wird von heftigen Kontroversen begleitet. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.